haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Spukhaus. Das erste Gespräch mit Herrn Kernen war nicht gerade das, was mich Luftsprünge vollführen ließ. Er bat mich, ihn zu Hause aufzusuchen. Da er am Telefon vom Spukhaus am Ende der Straße sprach, hielt ich ihn für einen fröhlichen Menschen, der ein Füllhorn an guten Sprüchen auf Lager hatte. Das stellte sich rasch als Irrtum heraus. Sind Sie verheiratet? Nein. Und ich werde auch nicht heiraten, wenn Sie mir ein extra Honorar dafür anbieten. Das ist sehr gut. Ich war verheiratet. 2 Mal mit derselben Frau. Fragen Sie mich nicht, weshalb. Ich weiß es nicht mehr. Ich frage Sie lieber etwas anderes. Sehr gut. Los, fragen Sie. Was genau kann ich für Sie tun? In diesem Haus spukt es. Das sind Märchen aus 1001 Geisterhaus. Sehr gut. Ich sehe, wir verstehen uns. Natürlich spukt es nicht wirklich. Aber jemand will, dass ich denke, dass es spukt. Sie verstehen? Weshalb sollte sich jemand diese Mühe geben? Das weiß ich nicht. Aber offenbar funktioniert es. Das Haus gehörte zuvor einer jungen Familie. Sie haben es entnervt nach 1 Jahr weiterverkauft. Wie genau funktioniert der Spuk? Das Übliche. Gegenstände verschwinden und tauchen wieder auf. Und nachts hört man seltsame Geräusche. Es ist weniger geworden, aber es nervt noch immer. Deshalb dachte ich, wenn die Spiritistin nicht helfen kann, können Sie es vielleicht. Sie haben eine Spiritistin engagiert. Na, sie kennt sich aus. Sie hat schon Dutzende von Häusern gereinigt. Eine Spiritistin, die Häuser reinigt. Im übertragenen Sinn. Sie macht den Geistern den Garaus. Es hat auch genützt, aber nicht ganz. Ich erwarte, dass Sie mit ihr zusammenarbeiten. Ich glaube nicht an Geister und noch weniger an Spiritisten. Nein, ich auch nicht. Aber je mehr Leute sich darum kümmern, umso aufwendiger wird es für den Geisterbeschwörer, mich zu ärgern. Haben Sie einen bestimmten Verdacht? Eigentlich schon. Ein Nachbar. Griesgrämig, verschlossen. Einer der Typen, der sämtliche Paragraphen auswendig kennen, nur um andere Leute zu ärgern. Weshalb sollte er Sie ärgern? Er hat ebenfalls mitgeboten, als das Haus versteigert wurde. Dann sollte ich mit dem Mann reden. Später. Zuerst möchte ich, dass Sie herausfinden, wie und wann er jeweils ins Haus gelangt, damit ich mich in Zukunft schützen kann. Frau Lambert wird gleich eintreffen. Tatsächlich klingelte es wenig später. Die Spiritistin trug weder ein wallendes Gewand, noch hatte sie die Fingernägel schwarz lackiert. Sie sah auf den ersten Blick aus wie eine Schalterbeamtin. Und auch der zweite Blick änderte daran nichts. Monsieur Maloney? Nicht ganz. Sie dürfen ruhig Maloney zu mir sagen. Fast alle Männer mögen es, wenn ich übertrieben mit Akzent spreche. Sie scheinen ein anderer Typ zu sein. So ist es. Sie dürfen Ihren Akzent gerne ablegen. Ich habe Herrn Maloney bereits eingeweiht. Ich schlage vor, dass Sie den heutigen Nachmittag und die Nacht hier im Hause verbringen. Ich habe Ihnen oben ein Gästebett eingerichtet. Wir sollen uns ein Gästebett teilen. Ich werde schlafen und Sie werden wachen. Und umgekehrt. Das hört sich nach einer berauschenden Party an. Ich werde unten schlafen. Mit Ohrstöpseln geht es. Besuchen Sie das Haus. Ich glaube, es ist eine Fluch. Dann werde ich diesen Fluch in die Flucht jagen. Das geht nicht. Wenn ein Haus verflucht ist, dann kann man nichts machen. Ich habe Monsieur Kernen gesagt, dass es so viele schöne Häuser gibt. Ich bin sogar bereit, ihm das Haus abzukaufen. Für nicht einmal die Hälfte des eigentlichen Wertes. Das können Sie sich abschminken. Minken sich an die Arbeit. Wir gingen nach oben. In guter alter Geistertradition kamen die Geräusche vom Dachboden. Frau Lambert zeigte mir 2 Stellen, die angeblich Energiefelder waren. Ich hielt meine Hand hin und spürte nichts, außer einem leichten Luftzug. Spüren Sie die Energie? Sie glauben doch nicht ernsthaft an solchen Hokuspokus. Und wenn sich auf diesem Dachstock sich jemand erhängt hat... Dann ist das tragisch, aber kein Energiefeld. Die Angst, die Verzweiflung. Sie sind so stark. Sie dringen in das Holz. Holzwürmer sind eine Plage, aber sie machen keine Geräusche. Die Geräusche sind Klagelaute. Ihr französischer Akzent ist so falsch wie ihre Theorien. Also gut, ich bin keine Französin. Aber mein Name ist echt. Wird aber eigentlich Englisch ausgesprochen. Geraldine Lambert. Hocherfreut, mein Name ist nach wie vor Philip Meloni und wird auch so ausgesprochen. Ich schlage Ihnen einen Deal vor. Das hört sich gut an. Hat dieser Deal etwas mit dem Gästebett zu tun? Ich verdopple das Honorar, das Ihnen Herr Kern bezahlt. Dafür tun Sie nichts. Das hört sich noch besser an. Weshalb aber wollen Sie mich für das Nichtstun bezahlen? Ich möchte noch eine Weile für Herrn Kernen arbeiten, hier im Haus. Und das geht nur, wenn Sie nichts finden. Was könnte ich denn finden? Keine Ahnung. Ich vermute, dass jemand via Funk einen Sender aktiviert, der die Geräusche verursacht. Das hört sich wesentlich besser an als das Energiefeld eines Erhängten. Sind wir uns einig, Deal? Gut, dann lege ich mich jetzt hin. Und ich beschwöre die Geister. I like that. Ich zog mich zurück und hörte, wie Frau Lambert mehrmals die Treppe benutzte und so viele Geräusche verursachte, wie eine ganze Geisterfamilie, inklusive Ahnen und Urahnen. Trotzdem schlief ich irgendwann ein. Geweckt wurde ich durch Schreie und Gepolter. Ich ging schlaftrunken nach unten und traf im Garten auf meinen Klienten und Frau Lambert. Is he dead? Ja. Wir müssen ihn wegschaffen. Moment. Wer ist das? Und weshalb liegt er tot im Garten? Das ist Herr Irniger, ein Nachbar. Ist Herr Irniger der Griesgram, der gerne auf Paragraphen reitet? Genau der. Was ist mit ihm geschehen? Wohin? War das Englisch, Frau Lambert? Wenn ich nervös bin, dann tanzen die Worte. Frau Lambert heißt im richtigen Leben Lambert. Das ist gemein. Sie haben mich verraten. Das verstehe ich nicht. Sie glaubt, dass man mit französischem Akzent eher als Spiritistin durchgeht. Das ist mir egal. Jetzt, da Irniger tot ist, wird der Spuk so oder so aufhören. Wir müssen die Polizei verständigen. Nichts da. Die Leiche muss weg. Am besten tragen wir ihn in seinen eigenen Garten. What? Los, packen Sie an. Lassen Sie die Leiche so, wie sie ist. Das geht nicht. Man wird mich verdächtigen. Sehen Sie denn nicht, dass dieser Mann ermordet wurde? Das darf nicht wahr sein. Warum haben Sie das getan? Ich habe gar nichts getan. Ich bin aufgewacht und habe einen Schrei gehört. Ich eilte nach draußen und da lag er. Jemand will mir diesen Mord unterschieben. Wir müssen trotzdem die Polizei verständigen. Ja, das ist typisch für die heutige Zeit. Zwei Angestellte und beide stellen sich gegen einen. Sind Sie etwa auch noch in einer Gewerkschaft aktiv? Frau Lambert wandte sich ab und rief die Polizei. Ich hielt derweil Kernen in Schach und betrachtete gleichzeitig den Toten. Jemand hatte ihm mehrere Messerstiche zugefügt. Die Aufregung war groß und von überall her strömten Schaulustige, die zumindest einen Hauch von Mord mit in den neuen Tag nehmen wollten, um am Arbeitsplatz endlich einmal über etwas anderes als den täglichen Stau berichten zu können. Als die Leiche weg war, saßen wir in der Küche des Spukhauses zusammen mit einem aufsässigen Gespenst in Uniform. Üble Sache, Maloney. Der Mann wurde kaltblütig niedergestochen. Ein Stich direkt ins Herz. Dann musste er wenigstens nicht leiden. Dieser Satz ist vollkommen unangebracht, Frau... Lambert. Geraldine. Das klingt nach Scotland Yard. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Was haben Sie zu berichten? Ich hörte einen Schrei und rannte aus dem Haus und da sah ich Herrn Kernen, der sich über einen Körper beugte. Ich wollte mich vergewissern, ob der Mann noch am Leben war. Sie wurden durch Geräusche geweckt. Ja, es klang so, als ob jemand im Garten über einen Zaun sprang und danach mit der Mülltonne zusammenprallte. Eine interessante Theorie. Weshalb aber sollte Ihr Nachbar frühmorgens in Ihren Garten springen? Um neue Geräuschquellen zu installieren. Was für Quallen? Geräuschquellen! Er macht das seit Wochen, um mich zu ärgern. Deshalb habe ich Frau Lambert und Herrn Maloney engagiert. Die jagen neuerdings Quellen, Maloney. Wie tief kann man nur sinken? Ich behaupte mich auf dem freien Arbeitsmarkt. Behaupten ist gut, Maloney. Haben Sie den Nachbarn eigentlich nicht erkannt? Was? Sie haben ihn nicht mit Namen angesprochen. Wieso sollte ich? Spricht man Tote mit Namen an? Ich finde es seltsam. Was seltsam ist und was nicht, dürfen Sie ruhig mir überlassen. Er kennt sich aus. Er begegnet dem Seltsamen jeden Tag im Spiegel. Ruhe jetzt! Es scheint sich um einen Nachbarschaftskonflikt zu handeln. Ihr Nachbar wollte Sie ärgern. Es gab eine Auseinandersetzung. Sie scharen auf ihn ein. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Wie? Was? Ich doch nicht! Frau Lambert, Herr Maloney, stellen Sie mir bei! Ich habe nichts gesehen. Ich habe gesehen, wie Sie sich über den Körper beugten. Wo steckt eigentlich die Tatwaffe? Die ist weg. Aber wir werden sie finden. Und dann sind Sie dran, Herr Kernen. Jetzt aber kommen Sie mit. Mein Klient starrte uns mit weit geöffneten Augen an. Doch alles Flehen half nichts. Er wurde zu einer Vernehmung aufs Polizeipräsidium mitgenommen. Ich ging zusammen mit Frau Lambert zurück ins Haus, wo wir uns einen Kaffee gönnten. Danach saßen wir in der guten Stube. Ich glaube, er hat ihn getötet. Ich glaube gar nichts. Ein Nachbar, der nachts über den Zaun klettert, ist seltsam genug. Aber soweit ich das beurteilen konnte, hatte er nichts dabei. Kein Einbruchswerkzeug, keine Waffe. Vielleicht wollte er ihm einen Schreck einjagen. Es hat gestern Nacht nicht eine Sekunde gespukt. Das kann vorkommen. Bei gewissen Menschen sind die Geister zurückhaltend. Hören Sie auf mit dem Schwachsinn. Das ist kein Schwachsinn. Darüber gibt es unzählige Untersuchungen. Wir werden jetzt den Dachstock Zentimeter für Zentimeter durchsuchen. Ich bin sicher, wir finden die ominöse Geräuschquelle. Sie haben mir versprochen, dass Sie untätig bleiben. Das war vor dem Mord. Ich muss Ihnen etwas gestehen. Nur zu. Haben Sie sich unsterblich in mich verliebt? So etwas kommt ab und zu vor. Ich habe mich tatsächlich verliebt. Nur zu. In dieses Haus. Ist es nicht ein wenig zu alt für Sie? Es ist perfekt. Ein Traum. Ich wollte es unbedingt. Aber der Preis ist einfach zu hoch. Deshalb haben Sie sich als Spiritistin bei Herrn Kernen beworben? Beim ersten Mal hat es wunderbar geklappt. Sie haben schon einmal imaginäre Geister verjagt. Hier im Haus. Die Familie hat nach einem Jahr entnervt aufgegeben. Sie sind nicht die Geisterjägerin, Sie sind die Geisterbeschwörerin. So kann man es auch sehen. Wenn sich herumspricht, dass es hier tatsächlich spukt, und wenn Herr Kernen auch überstürzt verkauft, wird das Haus eines Tages für mich erschwinglich. Und wenn der Hausherr im Gefängnis landet, könnte eines Tages schon bald sein. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Und ob Sie das haben? Sie würden Kernen liebend gerne einen Mord unterschieben. Er war im Garten. Er hat sich über das Opfer gebeugt. Das war keine Lüge. Ihr Lächeln war so kalt, dass man damit ein ganzes Atomkraftwerk hätte kühlen können. Ich schien wieder einmal von lauter Verdächtigen umzingelt zu sein. Deshalb ging ich nach draußen. Im Nachbarhaus erkannte ich zwei Menschen, die am Küchentisch saßen. Ich klingelte und wurde hereingebeten. Frau Wiesner tupfte sich mit einem Taschentuch Tränen aus dem Gesicht. Sie haben Stefan gefunden. Im Nachbarsgarten. Das große Rätsel bleibt, was er da drüben am frühen Morgen verloren hatte. Er hatte Streit mit Kahn. Das hast du mir doch erzählt. Ja, schon, aber doch nicht so. Stefan. Das ist Florian, mein Bruder. Stefan war ein jähzorniger Typ. Du hast doch gehört, wie sie sich gestritten haben. Ja, schon, aber das war wie ein Traum. Ich bin aufgewacht, weil ich sie gehört habe. Aber es war so weit weg und ich habe nicht begriffen, was eigentlich los war. Ihr Mann und David Kern haben sich gestritten. Das hat sie doch gerade gesagt. Es musste irgendwann eskalieren. So war es doch, oder? Ja, schon. Aber dass er mit einem Messer auf Stefan losgeht... Er muss ihn verbal beleidigt haben. Waren Sie bei Herrn Kernen zu Besuch? Nein, ich arbeite für ihn. Ich bin Privatdetektiv. Ein Schnüffler. Ja. Warum hast du ihn das nicht gleich gefragt? Solche Leute sind mir unsympathisch. Weshalb arbeiten Sie für Kernen? Das hat sich mittlerweile erledigt. Er will uns aushorchen. Sie sind wahrscheinlich gar kein Detektiv, sondern ein Anwalt. Wir sagen jetzt nichts mehr. Die können alles gegen uns verwenden. Ja, schon, aber wir haben doch gar nichts getan. Sie finden immer etwas. Denk nur an die Steuern. Das war Stefan. Ich habe ihm immer gesagt, er soll alles angeben. Ihr Mann hat Steuern hinterzogen. Ja, schon, aber nicht viel. Er sagte, dass das alle machen. Vielleicht hat Kahn etwas herausgekriegt oder ihn angezeigt. Deshalb kam es zum Streit. So muss es gewesen sein. Wie finden Sie das, Herr Anwalt? Keine Beleidigungen, hä? Und jetzt ist genug. Lara steht unter Schock. So ist es doch. Ja, schon. Aber ich habe gelesen, dass es gut ist, wenn man darüber redet. Deshalb bin ich hier. Er aber stört nur. Er zeigte zur Tür und ich tat ihm den Gefallen. Ich fuhr in die Innenstadt und genehmigte mir eine dicke Wurst und eine dünne Scheibe Brot und wunderte mich über den exorbitanten Preis. Danach fuhr ich ins Polizeipräsidium. Üble Sache, Maloney. Der Tatverdacht gegen Herrn Kernen hat sich noch nicht erhärtet. Uns fehlt die Tatwaffe. Dann sollten Sie den guten Mann freilassen. Er ist unser Hauptverdächtiger. Was wissen Sie über das Opfer? Stefan Wiesner, verheiratet. Ein Kind aus erster Ehe. Er ist nicht aktenkundig. Allerdings liegt eine Anzeige gegen ihn vor. Darf ich raten? Anonym. Da ist es, Maloney. Dann geht es um Steuerhinterziehung. Alles andere kann man nicht anonym anzeigen. Was wissen Sie darüber, Maloney? Frau Wiesner vermutet, dass Herr Kernen ihren Mann angezeigt hat. Das wäre ein Motiv für eine tätliche Auseinandersetzung. Am frühen Morgen in Nachbarsgarten. 2,2 Promille, Maloney. Damit kann ich heute nicht dienen. So viel fanden wir in Stefan Wiesners Blut. Er war betrunken. Entweder war er Alkoholiker und dann haben ihn 2,2 Promille nicht vom Stuhl gehauen. Oder aber er war sturzbesoffen, als er getötet wurde. Ah, was sagen Sie nun, Maloney? Es passte kaum etwas zusammen und doch glaubte ich der Lösung ganz nahe zu sein. Dazu aber musste ich der Pseudospiritistin einen weiteren Besuch abstatten. Mein Klient durfte am nächsten Morgen wieder nach Hause. Er rief mich mit belegter Stimme an und beschwerte sich über die miese Luftqualität in der Zelle. Ich fuhr gegen Mittag zu ihm. Sie haben mir nicht gesagt, ob Sie mich weiter verdächtigen. Ich denke, dass meine Aussagen plausibel waren. Aber trotzdem wäre es hilfreich, wenn der tatsächliche Mörder überführt wurde. Das ist kein Problem, aber für einen Mörder verlange ich doppelt so viel wie für eingebildete Gespenster. Ich habe mir das nicht eingebildet. Die Geräusche waren echt. Frau Lambert war die Verursacherin. Sie hat bereits bei den Vorbesitzern Terror gemacht. Kam es Ihnen nie seltsam vor, dass sich die Frau bei Ihnen meldete? Nicht unbedingt. Es gab einen Artikel in der Zeitung, in dem die Familie, die das Haus verkaufte, erwähnte, dass es spukt. Ich dachte, dass Frau Lambert den Artikel gelesen hatte und mir deshalb ihre Hilfe anbot. Geister und Gespenster sind Hokuspokus. Man muss immer nach einem Motiv suchen. In diesem Fall ist es relativ einfach. Hm? Frau Lambert möchte ihr Haus. Das kriegt sie aber nicht. Mir gefällt es ihr. Sie wird alles daran setzen, dass Sie wegen Mordes hinter Gitter kommen. Wie soll das gehen? Entscheidend ist die Tatwaffe. Was soll das, Maloney? Sie glauben auch, dass ich Stefan Wiesner getötet habe? Sie kannten sich und sie hatten Streit. Na und? Ein Typ wie Wiesner hat mit allen Streit. Werden diese Leute auch verhört? Ja. Tun Sie etwas, Maloney. Suchen Sie nach dem Messer und nach dem Täter. Ich möchte meine Ruhe haben. Und gehen Sie zu Frau Lambert und richten Sie ihr aus, dass ich Sie verklagen werde, wenn es auch nur noch einmal im Hause spuken sollte. Da ich so oder so noch einmal mit der eingebildeten Spiritistin reden wollte, machte ich mich auf den Weg nach Grünwil. Dort lebte Frau Lambert in einem hässlichen Mietsblock, dessen Balkone mit Satellitenschüsseln und anderem Unrat verunstaltet waren. Vorerst warte ich ab, ob Kernen ins Gefängnis muss. Was genau haben Sie an jenem Morgen gehört? Schreie. Ein Poltern. Und danach rannte ich in den Garten, genau wie ich es der Polizei erzählt habe. Wenn Kernen seinen Nachbar getötet hat, dann müsste die Tatwaffe in der Nähe des Tatortes zu finden sein. Wie gut haben Sie Stefan Wiesner gekannt? Überhaupt nicht. Mich interessiert nur das Haus. Die Nachbarschaft ist mir egal. Ich muss dieses Haus einfach haben. Es ist, als ob ich es seit 100 Jahren kenne. Seit 100 Jahren? Wie heißt Ihr Schönheitschirurg? Er muss ein Genie sein. Ich meine das im übertragenen Sinn. Ist Ihnen so etwas noch nie passiert? Sie sehen etwas oder jemand und wissen sofort, das oder die Person muss ich haben. Man muss ununterbrochen daran denken, es visualisieren. Nur so kommt man zu dem, was man will. Unterwegs visualisierte ich mir ein saftiges Stück Fleisch. Und wie durch ein Wunder landete dies auf einem Teller in einem Restaurant, das voller Bauarbeiter war, die lautstark zu Mittag aßen. Träge und satt machte ich mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Dort redete man eine Sprache, die keiner verstand. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Wir haben die ganzen Messer nach der Umgebung abgesucht und sind in einem fündig Container geworden. Das ist hochinteressant. Sie sollten sich für einen Lehrstuhl in neuer Grammatik bewerben. Das ist das Adrenalin, Maloney. Es rauscht durch den Körper und jagt den Puls in die Höhe, sodass das Gehirn in Schwingungen gerät. Ein Hohlraum, der schwingt, verursacht Kopfschmerzen. So, jetzt ganz langsam und gut sortiert. Das Messer lag in der Grüntonne auf Herrn Kernens Grundstück. Kernen wurde umgehend wieder verhaftet. Jeder könnte das Messer dorthin entsorgt haben. Das ist richtig, Maloney. Aber ich bin sicher, dass Herr Kernen gestehen wird. Es braucht manchmal nur etwas Druck. Was haben die Forensiker am Tatort und an der Leiche gefunden? Blaue Wollfasern. Dafür gibt es eine einfache Erklärung. Die Frau des Opfers trug einen blauen Wollpullover. Das habe ich anders in Erinnerung. Sie waren bei der Frau, bevor der Mord geschah? Nein, danach. Sie saß mit ihrem Bruder zusammen und dieser trug einen blauen Wollpullover. Ihr Bruder? Ja. Ah, davon wissen wir nicht. Stefan Wiesner trank und er war jähzornig. Seine Frau beschreitet das. Weil sie ihm kein Motiv liefern möchte. Vielleicht trug ihr Bruder den Pullover der Schwester. So etwas kann vorkommen bei Geschwistern. Oder sie besitzen beide einen blauen Pullover. Genau. So muss es gewesen sein. Zuerst trug die Schwester einen blauen Pullover und danach der Bruder. Der Täter aber trug ein Messer. Und das lag in der Grüntonne von Herrn Kernen. Fall gelöst, Maloney. Ich schüttelte den Kopf, aber er ließ sich nicht beirren. Am Abend fuhr ich zur Witwe. Sie wollte mich nicht reinlassen. Als ich erneut klingelte, öffnete ihr Bruder die Tür. Er sah übernächtigt und vollkommen erledigt aus. Wir setzten uns an den Küchentisch. Ich komme nicht damit klar. Ich muss darüber reden. Du kannst mit mir reden oder mit unserer Mutter, das genügt. Spinnst du? Nein, ich muss mit der Polizei reden. Schön langsam. Zuerst reden Sie mit Maloney. Was ist in der Nacht geschehen, als Stefan Wiesner starb? Lara rief mich an. Stefan war wieder einmal besoffen und hat rumgetobt. Ich wohne ja nicht weit weg und deshalb bin ich sofort losgefahren. Du klangst, als hättest du Todesangst. Ja, schon. Aber muss das wirklich sein? Du machst alles nur viel schlimmer. Es geht nicht anders. Ich komme nicht damit klar. Es kam zu einer Konfrontation. Hier im Haus. Ich hörte, wie er tobte und ich hörte Clara schreien. Ich musste in das Haus und ich musste ihr helfen. Ja, schon, aber weshalb hast du ihn nicht einfach K.O. geschlagen? Das verdammte Messer lag plötzlich in meiner Hand. Als er mich wegstieß und mich dann an der Wand in die Enge trieb, wusste ich mir nicht mehr zu helfen. Die Leiche haben sie in Nachbars Garten gelegt und das Messer in die Grüntonne geworfen. Die Tonne war im Weg und ist umgekippt. Lara hatte die Idee mit dem Nachbarn. Ja, schon, weil sie sich dauernd gestritten haben. Es hätte ja auch so enden können mit einem tödlichen Streit. Ich finde, wir sollten alles für uns behalten. Die Polizei wird früher oder später anhand der Spuren am Tatort darauf kommen, dass Kernen nicht der Täter sein kann. Ich schaffe das einfach nicht. Ich sehe ständig sein Gesicht vor mir, wie er die Augen aufreißt. Sein ganzes Gesicht eine einzige Frage und wie er nach vorne kippt und an meinem Körper runtergleitet in den Tod. 2 Stunden später fuhren wir gemeinsam zur Polizei. Mein Klient wurde am nächsten Morgen entlassen. Er spendierte mir ein Mittagessen in einem sauteuren Restaurant. Erst auf den 2. Blick realisierte ich, dass sowohl die Speisen als auch die Gäste alle für Veganer geeignet waren. So geht das! Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten das Spukhaus.